zur Unterstützung der Erklärung des Sprechers des Generalstabs der koreanischen Volksarmee veröffentlichten am 22. August das britische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, die britische Songun-Politik-Studiengesellschaft, die britische Zuze-Ideologie-Studiengruppe und die britisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft eine gemeinsame Erklärung.